wenn der Maibaum wieder am Dorfplatz steht. Wenn der Maibaum wieder am Dorfplatz steht. Und sich alles um die Madung dreht. Und sich alles um die Madung dreht. Wenn sie ihre heißen Dirndln zeigen. Wenn sie ihre heißen Dirndln zeigen. Und wir Burschen uns die Augen reiben. Und wir Burschen uns die Augen reiben. Auf geht's, jetzt ist wieder so weit. Auf geht's, heut wird nichts bereut. Komm, zeig mir noch ein bisschen Liebe, ein bisschen das rock mich heut noch. Tanz mal am müden Schirmer, oder was ist dir lieber, rock mich heut noch. Schau mir in die Augen, Kleine, du bist der ganz feine, rock mich heut noch. Radium, Radium, bist der Tanzpunkt rock. Jetzt fangt die Nacht erst richtig an. Und jetzt fangt die Nacht erst richtig an. Jedes Mädel greift sich einen Mann. Jedes Mädel greift sich einen Mann. Ja, dann kocht in uns des Wahnsinns Glück. Ja, dann kocht in uns des Wahnsinns Glück. Weil's ja jeder heut noch wissen will. Weil's ja jeder heut noch wissen will. Auf geht's, jetzt ist wieder so weit. Auf geht's, heut wird nichts bereut. Komm, sag mir noch ein bisschen, ich will's ein bisschen, bis rock mich heut noch. Tanz mal am Bühnenschirmer, oder was ist dir lieber, rock mich heut noch. Schau mir in die Augen, Kleine, du bist der ganz feine, rock mich heut noch. Radium, Radium, bist der Tanzpunkt rock. Komm, zeig mir noch ein bisschen, ich will's ein bisschen, bis rock mich halt noch. Tanz mal ein bisschen schöner, oder?